An die Spitze der vormundschaftlichen Regierung für den jungen Heinrich wird der noch jugendliche Erzbischof von Köln, Engelbert Graf von Berg, gestellt, ein warmherziger Patriot. Die Kaiserkrönung erhält Friedrich nur gegen erneute Festlegung der Trennung der beiden Reiche, Erklärung Siziliens als eines päpstlichen Lehens von der Mutter her, Zustimmung zur Ketzerverfolgung und ein neues Kreuzzugsgelübde für 1221. Noch immer beherrscht der Wahnsinn der Kreuzzüge die Gemüter, obwohl kurz vorher erst auf dem unseligen Kinderkreuzzug 1212 Tausende von deutschen und französischen Kindern erbärmlich zugrunde gegangen sind, obwohl eben erst ein Kreuzzug einen kläglichen Misserfolg hatte. Friedrich erreicht vom Papst nur einen Aufschub, muss sich aber 1225 eidlich verpflichten, in den nächsten 2 Jahren nach dem Morgenlande aufzubrechen. Der Kaiser heiratet Isabella von Brienne, die Tochter der Königin Jolante von Jerusalem, und führt seitdem den Titel eines Königs von Jerusalem. Gleichzeitig wird in Deutschland der junge Heinrich von Margarete von Österreich, der Tochter des Babenbergers Leos VI., verheiratet, nicht mit einer englischen Prinzessin wie Engelbert geraten, der im selben Jahre 1225 bei Schwelm in Westfalen durch den Grafen Friedrich von Isenburg ermordet wird. Herzog Ludwig von Bayern übernimmt nun die weitere Vormundschaft. In Norddeutschland bricht die Großmachtstellung der Dänen zusammen. König Waldemar II. Ist in die Hand des Grafen Heinrich von Schwerin gefallen und hat für seine Freiheit Holstein und Schwerin ausliefern müssen. Damit werden Hamburg und Lübeck selbstständig, Lübeck bald darauf von neuem Reichsstadt. Der Däne lässt sich durch den Papst seines Eides entbinden, erleidet aber 1227 durch die vereinigten niederdeutschen Fürsten bei Bornhövede eine schwere Niederlage, da die Dithmarscher Bauern während der Schlacht zum deutschen Heere übergehen. Bald darauf erscheint im Osten der Deutsche Ritterorden. Als einziges Ergebnis des gescheiterten Kreuzzugs Heinrichs VI. Gegründet, hatte der Deutsche Ritterorden das Heilige Land zu Beginn des 13. Jahrhunderts verlassen und war einer Einladung des Königs Andreas von Ungarn gefolgt, ihm das Burzenland gegen die Einfälle der Kumanen beschützen zu helfen. Als die deutschen Ritter sich selbstständig machen wollen, werden sie 1225 vom König vertrieben. Unausdenkbar sind die Möglichkeiten, wenn es dem Orden gelungen wäre, sich durchzusetzen. Die deutsche Geschichte hätte einen anderen Gang nehmen können, denn in Siebenbürgen sitzen seit dem 12. Jahrhundert in ihren Städten und Dörfern die moselfränkischen und niederrheinischen Kolonisten, auf die sich der Orden hätte stützen können. Selbstverständlich wäre dieses Gebiet dann in den Lehensverband des Deutschen Reiches gekommen. Aber auch so wird das Auftreten des Ordens, den nun der polnische Herzog Konrad von Masowien ins Kulmerland zu Hilfe gegen die heidnischen Preußen ruft, weltgeschichtlich. Kaiser Friedrich belehnt den Großmeister Hermann von Salza mit dem Kulmerland und allem von da aus geschehenen Eroberungen. Er gibt ihm den einköpfigen schwarzen Adler der Hohenstaufen als Wappen, der so zum preußischen Adler wird. Die kampflustigen Rittermönche erringen große Erfolge. Unterstützt wird die neue deutsche Kolonisation, die nun einsetzt, durch die Tätigkeit des Schwertordens in Livland, der von Bischof Albrecht von Appeldern gegründet, 1224 auch das von den Dänen besetzte Estland erobert. Hermann von Salza vereinigt 1237 beide Orden, so dass fortan im Gebiet des Schwertordens ein Landesmeister des Ritterordens herrscht. Als der Kaiser mit dieser Belehnung trotz seiner sonstigen Zurückhaltung bedeutsam in das Schicksal des Nordens eingreift, ist bereits wieder das lombardische Problem dringlich geworden. Schon kündigt Friedrich den übermütigen Städten den Konstanzer Frieden, erklärt sie in die Reichsacht und lässt sie durch den Bischof von Hildesheim in den Bann tun, als der Papst wegen des Kreuzzuges vermittelnd eingreift. Nach dem baldigen Tode dieses Papstes aber kommt mit Gregor IX. Wieder ein unversöhnlicher Kämpfer gegen Friedrich auf. Der Kaiser ist durch sein Kreuzzugsgelübde der Gefangene der Kurie. Mit dem Bann bedroht, muss er sein Wort einlösen. Schon ist 1227 sein Kreuzheersegel fertig, als eine furchtbare Seuche ungefähr 40.000 Kreuzfahrer hinwegrafft und auch den Kaiser befällt, der in Pozzuoli Heilung sucht. Trotz alledem erklärt der Papst Friedrich als einen wortbrüchigen Heuchler und tut ihn in den Bann. Der Kaiser überrascht seine Gegner. Die Welt erlebt das Schauspiel, dass der Gebannte auszieht, sein Gelübde einzulösen, das heilige Land der Christenheit zu gewinnen. Vor dem Aufbruch ist dem Hohenstaufen ein Sohn, der spätere König Konrad, geboren worden, aber er hat seine Gemahlin dabei verloren. Friedrich benutzt auf seiner Reise, die er mit einer kleinen Flotte unternimmt, den Streit, der zwischen dem Sultan El-Kamil von Ägypten und dem Sultan von Damaskus herrscht. Trotzdem der Ägypter durch den Papst, durch die Orden und den Patriarchen von Jerusalem sehr gestärkt wird, gelingt es dem durch Hermann von Salza klug beratenen Friedrich, 1229 mit dem Sultan zu einem Vertrag zu kommen. Der Kaiser erhält auf 10 Jahre den Landstrich Syriens, in dem die heiligen Städten Bethlehem, Nazareth und Jerusalem liegen, abgetreten. Die Mohammedaner aber dürfen in Jerusalem ihre heiligen Moscheen besuchen. Der Hohenstaufe, den der Papst einen Piraten und Mohammedaner genannt, kann in Jerusalem einziehen. In der Grabeskirche setzt er sich die Krone des Königreichs aufs Haupt. Obwohl der Kaiser nun die Verständigung mit dem Papst sucht, belegt der Patriarch zur Erbitterung der Kreuzfahrer die heiligen Stätten mit dem Interdikt. Das ist das Verbot der Abhaltung jeder gottesdienstlichen Handlung.